Sprüche des Konfuzius von Friedrich von Schiller. I. Dreifach ist der Schritt der Zeit, zögernd kommt die Zukunft hergezogen, feilschnell ist das Jetzt entflogen, ewig still steht die Vergangenheit. Keine Ungeduld beflügelt ihren Schritt, wenn sie verweilt, keine Furcht, kein Zweifeln zügelt ihren Lauf, wenn sie enteilt. Keine Reu, kein Zaubersegen kann die Stehende bewegen. Möchtest du beglückt und weise endigen des Lebens Reise, nimm die Zögernde zum Rat, nicht zum Werkzeug deiner Tat. Wähle nicht die Fliehende zum Freund, nicht die Bleibende zum Feind. 2. Dreifach ist des Raumes Maß, rastlos fort, ohn Unterlass, strebt die Länge. Fort ins Weite endlos gießet sich die Breite, grundlos senkt die Tiefe sich. Dir ein Bild sind sie gegeben, rastlos vorwärts mußt du streben, nie ermüdet stille stehn, willst du die Vollendung sehn, mußt ins Breite dich entfalten, soll sich dir die Welt gestalten, in die Tiefe mußt du steigen, soll sich dir das Wesen zeigen. Nur Beharrung führt zum Ziel, nur die Fülle führt zur Klarheit, und im Abgrund wohnt die Wahrheit.